Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 229. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis. Ja, servus, hallo. Der Herr Marvin. Hallo. Und der Basti. Gute. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, wie das geht. Das ist jetzt schon lange her, dass wir das jetzt gemacht haben. Eieiei, wo waren wir da nochmal? Ach so, Themenliste, genau. Mit diesen Podcast-Dings meinst du das? Ich habe hier so ein bisschen Podcast-Demenz, ja, das ist so ein bisschen. Housekeeping hast du es früher mal genannt. Housekeeping, genau. Wir nennen es jetzt Aktuelles und möchten nochmal darauf hinweisen, wir haben dieses Sommerfest am, Basti? 16.07. 16.07. Hervorragend. Da sind noch ein paar Plätze frei, also wenn ihr euch noch anmelden wollt. Auch wenn es natürlich schon sehr voll ist, ja, aber ein paar Plätze sind noch frei. Meldet euch an, kommt vorbei, trinkt einen Apfelwein mit uns. Genau. Wir könnt auch was Analkoholisches trinken. Es gibt auch Kaffee und so weiter und so fort. Mathildas Glaskuchen bereitet uns wunderbare Speisen zu, die ihr dann schön bezahlen könnt. Und ich denke, wir werden einfach eine gute Zeit haben. Ja, das auf jeden Fall. Also sichert euch die letzten Plätze, ruft jetzt die Nummer neben eurer Landesflagge an. Oder klickt auf den Link in den Shownotes unter eintracht-podcast.de. Da findet ihr dann gleichzeitig auch einen Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem momentan so ein bisschen Aktivität stattfindet. Der kann so ein bisschen Liebe von euch vertragen. Das sind so ein bisschen wenig Abonnenten. René ist unter den Let's Player gegangen. Ich versuche mich in FIFA eher schlecht als recht heute Mittag. Ja, heute hast du getwittert, schaffen wir den ersten Sieg. Also gehe ich davon aus, dass du es noch nicht gewonnen hast. Das weiß ich nicht. Guck dir die Folge an. Sie ist nur etwas über 20 Minuten lang geworden. Brutaler Cliffhanger, meine Güte, ja. Und dann habe ich immer gedacht, dass nur Kinder-Let's Player sind. Jetzt weiß ich auch, dass es auch große Kinder sind. Ich war ganz begeistert. Es gab im letzten ja einen Journalisten, der für eine Spielezeitschrift geschrieben hat, der ist arbeitslos geworden und hat sich dann auch an so einem YouTube-Kanal jetzt frag dich mal warum versucht. Und das fand ich noch härtere Kost, der hat nämlich den Truck Simulator live geplayt. Oh, geil. Das war, wenn ich abends nicht schlafen konnte, habe ich mir eine halbe Stunde Truck Simulator angeguckt. Das war schon irgendwie nice. Das erinnert mich an irgendwas. Ja, finde ich auch sowieso ganz cool. Also ich meine, ich finde es auch sowieso schön, dass auch große Kinder heute noch öfter mal spielen. Da denke ich immer an die Valentina, ja, die uns auch fleißig zuhört. Schönen Gruß an dieser Stelle, die ja auch unter anderem Games-Redakteurin ist und sich in der Szene wunderbar auskennt. Und ich denke, da kann man noch gut mal bei euch reinschauen, beziehungsweise bei dir, René, und schauen, wie weit du da bei FIFA so kommst. Genau, und wer sich nicht die FIFA-Dinger angucken will, der findet auf dem Kanal auch ganz aktuell zwei Videos von unserem Versuch vom Torwartschießen am Wochenende, / Bubble Football. Alter Falter, war ich am Sonntag fertig, jetzt nicht von diesem Torwartschießen, aber dieses Bubble Football, das hat mich schon so ein bisschen kaputt gemacht. Wie ist das Spiel denn ausgegangen? Ich glaube, du und Dennis haben 2-1 gewonnen und diese 5 Minuten, die wir uns da gegeben hatten an Dauer, die waren schon hart an der Grenze. Es war pures Glück, nachdem ich da so brutal vom Basti von der Seite umgebumst wurde. Ja. War nicht von der Seite, es war direkt von vorne, du wusstest doch, was kommt. Ich habe jetzt von dir eine Steißbeinprellung und einen Kreuzbandriss davongetragen. Das sollte ausgleichen. Das war mein einziges Ziel, nachdem ich so hinterrücks angegriffen wurde. Ich habe es schon gemerkt, aber das war meine Taktik. Dann wurdest du vom eigentlichen Sinn des Spiels abgelenkt. Ja. Und warst nur damit beschäftigt, mich zu jagen. Das Geilste war, wie großkotzig gesagt wurde, komm, wir spielen eine halbe Stunde und dann kommt die Minute 10. Und waren einfach nur alle froh, dass nach 5 Minuten Schluss war. Ja. Du, ich habe nach 3 Minuten gebettelt, dass die Uhr... Ja. Oh, hör mir auf. Na, schaut auf jeden Fall mal rein. Genau, besonders schön finde ich die eine Szene, wo weder Basti noch Dennis ein Tor schießen können, weil Marvin einfach mit diesem Ball einfach demonstrativ vor dem Tor liegt und nicht mehr hochkommt. Ja, das war Taktik. Ja, eine sehr gute Taktik. Beide Links zu beiden Videos findet ihr im eben besagten YouTube-Kanal, beziehungsweise die Links in den Shownotes. Ich meine, müssen wir zu dem Torwartschießen noch was sagen? Nein. Damit habt ihr gleichzeitig auch eine Wertung über diese Veranstaltung. Führen wir es nicht weiter aus. Kommen wir zu einer anderen ganz großartigen Veranstaltung, nämlich der Veranstaltung, die unter dem Stichwort steht, Umbau bei der Eintracht. Wir haben ja jetzt diese Woche Saison- oder Trainingsauftakt und da sind ja schon viele neue Leute dabei. Also diese Anfangspressekonferenz, da war ja schon an dem Tag einiges an neuen Verpflichtungen und heute kam ja auch noch eine dazu. Gehen wir sie doch mal Stück für Stück durch. Ja. Den Herrn Ragota hatten wir ja schon in der letzten Folge. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Dann haben wir neu mit auf dem Zettel Danny Blum von Nürnberg. Tja, ein Spieler. Nein, es ist Spieler. Füllt halt in die Breite eher, ne? Ja, ich denke, also das ist genau das, wovon ich eigentlich ausgehe. Daniel Blum wird hier als Spieler geholt, der in der letzten Zeit eigentlich bei Nürnberg nicht wirklich überzeugt hat. Ein Bekannter von mir hat geschrieben, dass er sich gegen gar nicht so grandiose Konkurrenz zuletzt gar nicht mehr durchsetzen konnte. Der Junge ist ablösefrei, der hat trotzdem Potenzial. Hübner hat gemeint, er wäre schon länger mal dran gewesen. Er hat Blum ja dem entgegnet, dass es genauso der Fall war, aber dass er noch Zeit in der zweiten Liga gebraucht hat. Gut, nehmen wir das mal so. Ich finde es insofern ganz gut, weil er ablösefrei ist. Er stärkt dafür die Konkurrenzsituation ein bisschen auf der linken beziehungsweise auf der hängenden Spitze. Ansonsten würde ich ihm eher den Status der Kaderbreite zu schieben. Wie ist das denn? Der hat jetzt ein Jahr Vertrag und eventuell mit Option auf ein weitere zwei, oder bin ich da richtig? Ja, habe ich es verstanden, ja. Okay, gut. Ich sage euch, unterschätzt den mal nicht. Also unterschätzt den nicht. Ich habe den irgendwie, der ist mir irgendwie irgendwann mal aufgefallen. Ich glaube, wir haben den sogar irgendwann vor Monaten mal in irgendeiner Sendung, haben wir den vielleicht sogar mal erwähnt. Da habe ich, glaube ich, Kreilach von Union Berlin und Danny Blum von Nürnberg gesagt, ich unterschätze den nicht. Ich glaube, der ist ähnlich, es ist irgendwie von meinem Gefühl her, es ist der deutsche Rebic. Also es ist so, der hat irgendwie, glaube ich, noch, sorry, der hat irgendwie noch Potenzial drin, glaube ich. Mhm. Weil der hat auch alle U-Mannschaften durchlaufen. Mhm. Ist meines Empfindens nach, jetzt aus der Ferne natürlich, weil ich Nürnberg auch bis auf die Relegation nicht so gut verfolgt habe. Ich glaube, es ist ein Spieler, der oft neben dem Platz irgendwie länger gebraucht hat, erwachsen zu werden, will ich jetzt mal sagen. Hat er selbst gesagt, ja. Ja, und ich glaube, dass es aber einer ist, der, wenn er unter einen Trainer wie Kovac kommt, doch noch durchstarten könnte. Also er ist momentan mein Geheimtipp für die Saison, ehrlich gesagt. Der spielt nominell eher linkes Mittelfeld, kann aber auch Hängespitze, oder war das andersrum? Nee, der spielt, also eigentlich spielt er hängende Spitze. Das ist sein Hauptsteckenpferd, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Aber er ist auch als Linksaußen ist er ebenfalls einsetzbar. Ja. Na gut, da hätten wir ja jetzt nach dem Nicht-Verlängern oder Nicht-Vertrag geben mit Ben Hatira, wäre es ja schon okay, wenn wir da mal einen zweiten haben. Ja, du hast im Endeffekt relativ viele Leute jetzt auf dieser Position. Also Danny Blum kann das natürlich jetzt spielen. Ante Rebic, zu dem wir gleich kommen, der kann das auch spielen. Gacinovic, vergessen wir Gacinovic nicht. Das ist eigentlich seine Hauptposition, ne? Und selbst unser Mexikaner, der Herr Marco Fabian ist auf der Linksaußenposition auch nicht total schlecht aufgehoben. Also da haben wir definitiv jetzt genug zur Verfügung. Ich denke auch, was wichtig ist, dass wir jetzt viele Spieler vorne haben, die alle echt variabel sind. Und ich bin gespannt, was Kovac sich einfallen lässt. Ich weiß gar nicht, ob wir weiter an diesem starren 4-2-3-1 festhalten oder ob, weil wir meiner Meinung nach haben wir von meinem Gefühl her viele Spieler verpflichtet, die eher Stürmer sind, die eine zweite Spitze sind. Ja. Also so, Gotha ist für mich ein Stürmer, der neben einem bulligen Stürmer spielen kann. Blum ist eigentlich auch ein Stürmer, der aber ähnlich so ist. Das sind ja meistens diese Stürmertypen, die sind ein bisschen ausgestorben, weil alle nur noch mit einem Stürmer spielen. Und die wurden dann zwangsweise auf die Außenbahn irgendwie geschoben. Mhm. Und so schätze ich die, vielleicht spielen wir sogar mit zwei Stürmern nächste Saison. Ist jetzt nur mein Gefühl, kann sich natürlich auch ins Gegenteil verkehren. Aber so von den bisherigen Verpflichtungen habe ich so das Gefühl, dass die Eintracht auf jeden Fall vorne mehr Schnelligkeit haben wollte. Und das, finde ich, haben sie Gefühl auch erreicht, was wir auch in letzter Saison bemängelt haben. Also finde ich bis jetzt ganz gut. Und Danny Blum, was ihr gesagt habt, im schlimmsten Fall ist er ein Spieler für die Breite und dafür ist ablösefrei, kommt von Nürnberg, wird nicht viel verdienen, also ist gut. Und du hast trotzdem noch diese Option, dass man sagen kann, vielleicht explodiert er doch nochmal. Also finde ich gut. Ich finde gut, dass Hübner scheinbar einen längeren Zettel hatte, länger, und dass er jetzt hier einen nach dem anderen abhakt, ehrlich gesagt. Und, genau, es ist auf jeden Fall ist gar keine schlechte Verpflichtung, muss man genauso sagen, denn wie gesagt, es ist nicht viel verloren, selbst wenn es nicht klappen sollte. Ich hoffe nur, dass jetzt drumherum nicht so viel passiert. Ich habe jetzt schon wieder gesehen, dass die Blödzeitung jetzt eine Geschichte von 2014 über Danny Blum wieder ausgepackt hat. Ja, so nach dem Motto, egal wo er hinkommt, muss das erstmal verwurstet werden. Also wichtig ist, wie das halt jetzt auf dem Platz läuft. Ich finde Danny Blum eine solide Sache und wir werden schauen, ob er sich dementsprechend durchsetzen kann. Vielleicht ist es ein Breakout-Star. Eine Sache noch zu der Sache mit Blumen und so weiter, die ihr habt es ja schon angesprochen, wir haben relativ viel Offensivkraft nachgelegt. Jetzt wird ja schon gesagt, naja, da deutet sich jetzt Verkäufe von vielleicht altgedienten Stürmern an. Auch Kovac hat sich da so ein bisschen geäußert. Ich weiß gar nicht, er hat dann sowas gesagt wie, ja, der Druck auf alle Stürmer wird jetzt größer vorne und jetzt ist der Reset-Knopf gedrückt, mal sehen, wer sich jetzt durchsetzen kann. Und klar ist, dass wir anscheinend auch ja durch diese, haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen, den Zwang irgendwie noch Verkaufserlöse ja zu generieren, da wahrscheinlich ja noch ein bisschen, ja, Individualität vielleicht irgendeinen Stürmer noch verlieren werden. Ich hoffe halt, wie ihr sagt, dass das wirklich eher so ein System ist, ein Bulliger, ein Starker und die ergänzen ihn. Oder wie seht ihr das denn? Wer könnte denn da jetzt wegfallen? Wer könnte denn da der Leidtragende sein? Also für mich ist ganz klar, dass hier Seferovic. Das Kanyas oder Seferovic gehen, ja. Tendenziell eher Seferovic, würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Und das hat halt mehrere Gründe. Unter anderem auch die ich schon aufgeführt habe, als ich es mal niedergeschrieben habe. Seferovic ist nächstes Jahr ablösefrei. Ich gehe nicht davon aus, dass es hier großartig von seiner Seite auch ein Bestreben gibt, den Vertrag zu verlängern. Und deswegen tut Bobic auch gut daran, was er an seinem Credo, was er vor der Saison jetzt auch formuliert hat, keine ablösefreien Spieler mehr an den Markt zu schenken. Genau hier wäre das zu tun, dass er wirklich verlängert wird, was ich mir nicht vorstellen kann, oder dass er halt für Geld verkauft wird. Und da Seferovic ja jetzt schon zuletzt bei der Europameisterschaft gesagt hat, dass er den nächsten Schritt machen will, höhere Ziele hat, dann wird es sich natürlich anbieten, jetzt die Eintracht zu verlassen. Die Frage ist, ob es bei ihm viele Interessenten gibt, ehrlich gesagt. Ja. Was die Eintracht gerade macht, Ich glaube nicht mal, dass sie sich schon entschieden haben, wen von beiden die verkaufen, Kasanas oder Seferovic. Ich glaube, das ist denen egal. Die werden jetzt gucken, wer das bessere Angebot kriegt. Und wenn Seferovic doch derjenige ist, der bleibt, werden sie probieren, mit ihm zu verlängern, glaube ich. Genau. Und ich habe mal von ihm irgendwas gelesen, dass er gesagt hat, ja, Frankfurt ist meine Heimat. Also kurz vor diesem Mehr-Dobbe-Interview, wo Leute schon Dortmund reininterpretiert haben, habe ich gelesen. Und Kovac hat ihn ja auch Krieger genannt. Also ich weiß gar nicht genau. Normalerweise vom Gefühl her würde ich auch sagen, Seferovic geht, aber vielleicht werden wir noch überrascht und Kasanios wechselt. Ja. Oder Fabian. Das sind, glaube ich, die drei Spieler, wo einer noch auf jeden Fall Geld bringen wird. Und ich glaube, die Eintracht nimmt den, der am meisten bringt, ehrlich gesagt. Oder halt den, wo halt auch ein Angebot vorliegt. Also, ich meine, du kannst ja halt auch keinen Spieler verkaufen, wenn du halt kein Angebot hast. Ja? Also. Ja, oder das Angebot nicht ausreicht. Weil ich würde Seferovic zum Beispiel, nur weil du jetzt Geld haben willst, würde ich trotzdem nicht für 2 Millionen abgeben. Also da würde ich ihn lieber noch ein Jahr behalten. Also wenn jetzt jemand kommt und denkt, ob da nur noch einer Vertrag. Dann kriegst du halt wieder gar nichts. Ja, aber, ja, aber dann hast du aber einen Spieler für ein Jahr, der also für 2 Millionen würde ich ihn ehrlich gesagt nicht abgeben. Weil das wäre mir zu wenig. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, wenn du kein passendes Angebot für Seferovic bekommst, dass du wirklich dann darauf dringst, dass du halt Castagnos abgibst und dass du dann schon versuchst, mit Seferovic nochmal zu verlängern. Irgendwie, ja, keine Ahnung, das weißt du nicht. Vielleicht wirst du dann das Gehalt dementsprechend erhöhen. Keine Ahnung, aber ich denke schon, dass es hier ganz klares Bestreben gibt, nicht mehr ablösefreie Spiele an den Markt zu lassen. Ja. Und das würde ich auch sinnvoll finden, weil bevor ich Seferovic wirklich für 2-3 Millionen verkaufe, dann warte ich noch, denn er ist ja wohl gelitten in der Mannschaft. Zumindest also in der Mannschaft lasse ich das mal mit einem Fragezeichen stehen, aber doch bei Trainer Kovac. Ich hoffe halt nur, dass wir jetzt nicht 2 oder noch mehr dann vorne vom Offensivpotenzial jetzt loswerden. Klar, ihr habt recht, das meint ihr auch, dass das nicht passiert. Okay. Also ich glaube, von Fabian, Kasanias, Seferovic gehen maximal 2 von den 3. Hätte ich jetzt auch. Dann kommen ja noch welche. Ich glaube aber, dass wir auch Geld brauchen. Weil den absoluten Königstransfer, die beiden Königstransfers haben wir ja noch nicht gemacht. Also die beiden wirklich wichtigen Transfers sind ja noch nicht. Die Spieler, die wir jetzt haben, lesen sich auf den ersten Blick gut. Ich bin ziemlich zufrieden. Was ja auch selten ist scheinbar. Aber die 2 Transfers, auf die es wirklich ankommt, sind ja jetzt Innenverteidigung und defensives Mittelfeld. Also. Ja. Mhm. Lass uns doch die Liste mal noch weiter durchgehen. Nach Danny Blumen hatte, ich glaube, Marvin war es gerade eben den 2. Jahr schon angesprochen, Ante Rebic kommt von Florenz. Ja. War schon mal in der Zwischenzeit in der 2. Liga zu sehen, nämlich bei Leipzig. Richtig. Für mich ein starker Transfer, auch wenn es da sehr viele konträre Meinungen gibt, aber bei Ante Rebic ist es ja jetzt ähnlich so, dass wir haben jetzt eine Leihe mit einer Kaufoption, also ähnlich ein relativ geringes finanzielles Risiko. Ein Spieler, der Kovac kennt ihn, der auch schon sein Potenzial angedeutet hat. Und ich glaube, und du merkst auch, wie Hübner von ihm überzeugt ist und auch wie Kovac spricht, dass die sich hier von ihm wirklich viel versprechen. Ja, also wurde auch gesagt, ja, dass Hübner der gemeint, dass wir jemanden von dem Marktwert zu uns holen können, spricht schon eine deutliche Sprache, das wäre jetzt schon was Tolles. Ja, wollen wir ihm die Chance geben? Ja, ich meine, er war ja jemand, der in der zweiten Liga für gewisse Querelen gesorgt hat, auch bei seinen anderen Vereinen. Also überall außerhalb seines Heimatlandes hat er Schwierigkeiten gehabt, aber vielleicht kann er unter dem Trainer Kovac zu Konstanz finden. Und ich bin da erstmal positiv. Ich finde es klasse, dass die Eintracht diesen Weg geht. Ich finde es auch gut, weil das ist genau der Transfer, den wir uns von Trainer Kovac erhofft haben. Wir haben ja damals gesagt, dass er vielleicht Spieler holt, deren Karriere nicht so gerade gelaufen ist, weil die Spieler, deren Karriere gerade läuft, die können wir ja nicht kaufen. Also die kriegen wir nicht. Wir kriegen ja Rebic nur, weil er an gewissen Stellen Probleme hatte. Sonst kriegst du einen Spieler von seinem Kaliber ja gar nicht. Und der ist jetzt 22. Kovac hat ihn schon hat ihn bei der WM schon eingesetzt damals und scheint ja zumindest einen Draht zu ihm zu haben, beziehungsweise was ihm zu halten. Und vielleicht sind das Spieler, die eine gewisse Bezugsperson brauchen, die sie auf dem Boden hält, die dafür sorgen, dass sie sich auf ihren Job konzentrieren und nicht abschweifen. Vielleicht hat Rebic das an gewissen Stellen nicht gehabt. Wenn er ihn jetzt hat, gibt es viele Beispiele, wo Spieler dann nochmal durchstarten. Und einen Spieler mit dem Potenzial von Rebic kriegen wir normalerweise nicht. Wir kriegen ihn nur, weil er so ein bisschen chaotisch war. Aber um dieses Chaos auszutreiben, haben wir den optimalen Trainer, glaube ich, der ihm auf jeden Fall diese Mentalität vielleicht wiederbringen kann. Und dann haben wir eine Granate. Und das ist genau das, was wir auch gesagt haben, vielleicht mal eine Kaufoption aushandeln, die auf den ersten Blick hoch erscheint. Aber wenn Rebic hier die Liga weg ein bisschen sich durchballert, dann ist 3,5 Millionen dann am Ende gar nichts mehr. Und ähnlich wie bei Blum. Das ist doch, was hast du zu verlieren? Wenn er Stunk macht, dann wird Kovac dem ein paar kroatische Schimpfwörter in den Kopf werfen und ihn auf die Tribüne setzen. Und gut, dann ist es halt so. Aber wir haben auch nichts zu verlieren. Und der Spieler ja im Endeffekt fast auch nicht mehr. Also, was Marvin gesagt hat, dieses Grummeln, was da durch die Fanszene ging. Ja klar, ist auf den ersten Blick so. Aber was hat der Spieler jetzt zu verlieren? Er kann jetzt auch denken, gut, ich bin jetzt 22, muss mich jetzt entscheiden, ob ich Profi werden will oder ob ich feiern will. Meine Güte, und Kovac wird ihm diese Wege aufzeigen. Und wenn er sich konzentriert und fit bleibt und alles gut macht, dann wird er, glaube ich, auch durch das Trainerteam, wird er sich hier gut aufgefunden fühlen und kann eine optimale Leistung bringen. Also ich bin von dem Transfer, von den ganzen Transfers am allermeisten begeistert, weil ich mag ihn eigentlich, ich mochte ihn schon länger. Und er ist genau die Typ Spieler, die ich mir von Kovac erhofft habe. Weil die guten Spieler, also wir haben alle nicht damit gerechnet, dass Luka Modric jetzt zu Eintracht wechselt. Also von daher ist das die Kategorie Spieler, auf die wir uns konzentrieren müssen, weil wir kein Geld haben. Und für diese Kategorie ist er schon sehr, sehr gut. Also ich bin auch beim zweiten Transfer auch begeistert. Also bisher läuft's. Dann gucken wir doch mal, was du zum dritten Transfer sagst. Da haben wir nämlich auch verkündet, gestern glaube ich, Taleb Twarte von Maccabi Haifa als Linksverteidiger. Da bin ich aber selber mal gespannt, was ich dazu sage. Den kenne ich nicht. Ja, also ich, ja, aber ich Marvin kennt ihn, oder? Nee, also ich habe wirklich auch, nein, ich habe wirklich nur YouTube-Videos gesehen und man muss auch hier wirklich mal die Kirche im Dorf lassen, denn es bringt ja nichts, wenn ich irgendwas über Spieler erzähle, die ich wirklich noch nie gesehen habe. Ja? Und genau das ist der Fall bei Taleb Twarte. Ich bin insofern angetan von dem Transfer, weil wir jetzt schon relativ viel Positives gehört haben. Das ist ein Spieler, der anscheinend für 1,5 Millionen jetzt an den Main gewechselt ist, aber über sein Leistungsvermögen vermag ich definitiv kein Urteil zu fällen. Da müssen wir abwarten. Gut, dass Oczipka jemanden hat, der ihm Druck macht. Auf jeden Fall. Genau. Und wenn du dir, ich meine, natürlich, wir können jetzt YouTube-Scouting betreiben und da fällt uns ganz klar auf, der Kerl ist schnell, ist ein schneller Duck. Genau, ja. Das ist genau. Und das ist schon mal was Oczipka in der letzten Zeit ein bisschen abgegangen ist. Ich gehe davon aus, er wird ihm Paroli bieten, so begeistert, wie ein Hübner und auch in Kovac über ihn gesprochen haben gestern. Gibt mir zu denken im positiven Sinne. Und da hoffe ich einfach auf deren, ich vertraue auf deren neues Scouting-System, was Bobic ja auch mit installiert hat. Vielleicht funktioniert das. Und selbst wenn, hast du jetzt 1,5 Millionen in den Sand gehauen für einen Linksverteidiger. Und wir wissen alle, wie problematisch die Situation in Europa bzw. auf der ganzen Welt ist, Linksverteidiger zu bekommen. Und da sind 1,5 Millionen gar nicht so viel. Und er hat auch zumindest, wenn man sich rein die Zahlen anguckt, durchaus ja Erfahrung. Hat 146 Ligaspiele bisher gemacht. Genau. Ist durch die ganzen Länderspiele durch die ganzen U16 bis 21 Mannschaften durch, hat für die Nationalmannschaft von Israel gespielt, hat Champions League, Euroleague Erfahrung. Also der ist jetzt mit seinen doch relativ jungen 24 Jahren, hat er schon einiges an Erfahrung da. Also von daher. Und ich meine, ich habe ein Spiel von ihm gesehen, das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe genau ein Spiel von ihm gesehen, wo er mit Israel gegen Kroatien gespielt hat. Ich glaube, der hat dann Israel 3-1 verloren oder so, oder 1-3. Aber weißt du, ich fand, immerhin ist es auch nicht schlecht, wir haben jetzt einen Nationalspieler bekommen und wir schauen mal, was da so passiert. Und dann haben wir als Viertes noch auf der Liste, oder Fünftes, wenn wir den Herrn Ragota mitzählen, Omar Mascarell kommt von Real? Richtig. Ja. Ursprünglich, ja. Also mit Real wurde jetzt der Vertrag halt gemacht. Das hängt halt damit zusammen, das ist ein Leihspieler gewesen. Mascarell ist ein Spieler, der viel Potenzial hat, zuletzt in Gijón das aber nicht komplett abrufen konnte, auch wenn er da, immerhin 24 Spiele, glaube ich, gemacht hat, aber da gab es zuletzt ein bisschen einen Cut, die letzten Spiele hat er gar nicht mehr bei Gijón beschritten, lustigerweise lief es danach wieder besser, also als er nicht mehr gespielt hat, lief es plötzlich wieder für Gijón, das kann man jetzt sagen, was man will, es ist auf jeden Fall ein Talent, das ist ganz klar, mit 23 Jahren hat er noch viel vor sich, aber halt auch so eine Sache, das kann gut gehen für einen defensiven Mittelfeldspieler. Ich finde es gut, dass wir mal einen jungen defensiven Mittelfeldspieler verpflichten, aber das muss halt nicht gut gehen. Ne? Deswegen ist es auch da wichtig, neben diesem Jungen halt jetzt noch jemanden erfahren zu verpflichten, der halt irgendwie auch ein bisschen Geld kostet. Auf jeden Fall, ja. Aber es ist ja ähnlich risikolos. Also bis jetzt haben wir die Königstransfers haben wir noch nicht getätigt, deswegen gefallen die mir wahrscheinlich auch gut, weil du da kein Risiko hast. Risikolos stimmt ja auch nicht ganz, weil sie binden ja schon alles Kapital. Aber auch wenn es nur bei ihm 1 Million zum Beispiel jetzt Ablöse war, ist immerhin wieder 1 Million, die Mascarell. Mascarell, genau. Ja, das soll 1 Million Ablöse gekostet haben. Okay. Angeblich. Das geht. Also ja. Finde ich jetzt auch okay. Ich wollte gerade sagen, aber er wird halt entsprechend auch vom Gehalt her vielleicht nicht ganz so schlecht eingeschätzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie Spieler von Real bei diesem Typ Spieler, der eigentlich dadurch sich ausgezeichnet hat, dass er immer verliehen wurde in den verschiedenen Gruppierungen, weiß ich nicht, wie sich da die Gehaltsklasse dann vorher eingefügt hatte, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht so wenig sein wird. Und du hast natürlich recht, 1 Million ist erstens nicht so viel und zweitens hoffe ich auch auf noch einen Königstransfer. Trotzdem muss man immer aufpassen. Wir wollen natürlich hier jetzt nicht wieder einen Kader haben, der dann am Ende wieder so breit ist, uns aber im Endeffekt gute Spieler, die ein Spiel entscheiden können. Und ich weiß nicht, wie schnell er ist. Ich habe nur gelesen, er soll sehr ballsicher sein. Mir hat ja bisher immer das Tempo im defensiven Mittelfeld insbesondere gefehlt. Hoffe ich, dass das natürlich dann entweder über die Trainingseinheiten jetzt kommt, dass er da vielleicht ein bisschen nachlegen kann oder das vielleicht auch schon mitbringt. Dafür habe ich aber auch viel zu wenig Erfahrung über sein Spiel. Könnte mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass ich mal ein Spiel von ihm gesehen habe. Ja, aber also das ist doch trotzdem besser, Spieler zu setzen, die vielleicht schon ein bisschen international unterwegs waren, vielleicht trotzdem in der zweiten Mannschaft von Real waren, als wenn du den nächsten Injovski, Flum, Lanik oder so holst. Also das defensive Mittelfeld bei uns war ja immer breit besetzt, aber da war ja wirklich keiner, der irgendwie mal was Besonderes hatte. Und das finde ich schon besser. Ich sehe ihn trotzdem auch als dritten Sechser. Jetzt haben wir Hasebe, Mascarell, Stendera kommt irgendwann zurück. Aber der Baba-Spieler, der muss ja noch kommen. Und das meinte ich mit risikolos. Also dieses hohe Risiko, was die Eintracht mit Geld geht, haben wir trotzdem noch nicht gemacht. Die meisten waren ziemlich günstig oder ablösefrei. Ja. Finde ich bis jetzt, für die Breite finde ich es gut, weil du viele interessante Spieler hast. Also ich finde ihn wesentlich, wenn du den Jovski holst, weißt du, was du kriegst. Du kriegst einen soliden Spieler, der kann dann ab und zu spielen. Bei Flum hast du das ähnlich gehabt, bei Lanik und wie sie alle früher hießen, hast du das auch. Bei ihm ist es ein Spieler, den können wir nicht einschätzen, den kennen wir nicht. Der hat bei Real gekickt, da wird er auch nicht umsonst gekickt haben. Hat vielleicht auch jetzt irgendeinen Bruch gehabt, warum auch immer, das werden die Verantwortlichen besser wissen als wir. Eigentlich nicht. Eigentlich hat er keinen Bruch gehabt. Also sorry, wenn ich da jetzt einhake, es war ein relativ stringenter Verlauf für Jugendspieler, für Real-Jugendspieler, dass sie halt weiter verliehen werden. Am Ende. Ja gut, er hat jetzt die letzten 5 Spiele, aber das ist halt dann natürlich in der Abstiegssituation für Gijón ist es natürlich halt, das ist ja wie bei uns. Ne? Also ich meine, auch selbst, ich stell mir vor, Waldschmidt hätte jetzt öfter gespielt, dann könntest du ja auch nicht von einem Einbruch sprechen, weil da war halt die Drucksituation eine andere, weißt du? Und genauso war es ja jetzt bei Gijón. Da hat er halt zuletzt nicht gespielt, okay, aber man kann, davor hat er immer gespielt, der war ein Jahr in der zweiten Liga bei Derby County in England, das ist auch gut, also er kennt auch das englische Fußballspiel, hat jetzt dementsprechend schon für Erfahrung, beziehungsweise hat sich Erfahrung geholt. Und jetzt ist halt die Bundesliga der nächste Schritt. Was ich persönlich ganz interessant finde, ist die Tatsache, dass er zwar alle Jugendmannschaften der Spanier mitgemacht hat, jetzt zuletzt gab es das Angebot, bei der Äquatorial Guineischen Nationalmannschaft mitzumachen. Das hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an, ist aber so, weil sein Vater kommt daher. Er hat sich das mal angeschaut, hat aber kein Pflichtspiel bestritten. Das ist für uns aus dem Gesichtspunkt ganz gut. Denn wenn er sich bei uns zu einem Stammspieler entwickelt, dann natürlich würde er dann für die Äquatorial Guineische Nationalmannschaft berufen werden wollen. Also er nicht, aber die würden das wollen. Aber wenn er da kein Interesse dran hat, kann das trotzdem den Marktwert steigern. Denn ein Spieler, der potenziell für Spanien in der Nationalmannschaft spielen kann, ist immer mehr wert, leider, als Leute aus Westafrika. Also das ist jetzt wieder weit gedacht, aber weil wir uns ja ihn nicht nur geliehen haben, sondern weil wir ihn fest verpflichtet haben und auch, wie Bobic es ja gesagt hat, immer darüber nachdenken müssen, dann wieder einen Spieler weiter zu verkaufen, ja, ist das natürlich jemand, der viel Potenzial hat und um die kolportierten 1 Million irgendwie mindestens zu verdoppeln, zu vertreiben. Guter Gedankengang auf jeden Fall, ja. Okay. Mhm. Aber wie Basti schon gesagt hat, spannend ist halt jetzt oder wichtig ist halt jetzt die Frage, was jetzt halt wirklich an großen Verstärkungen für den Kader noch kommt und wie sich der Kader generell noch verändert. Ich habe gerade eben mal durchgezählt, wir haben jetzt aktuell 28 Spieler im Kader, wenn da jetzt noch 2, 3 dazukommen, das ist halt schon eine ganze Menge. Es gehen ja auch ein paar. Das ist also, natürlich kommt jetzt erstmal eine ganze Menge, ja, das ist auch gut so und ich finde es auch toll, dass das alles so relativ geräuschlos passiert, dass wir hier keinen riesen Trara haben, dass die nach und nach jetzt hier verpflichtet wurden, um möglichst früh ins Training einzusteigen, gerade Omar Mascarell, Tawata, Rebic, Blum, Rigota hätte jetzt nicht so zwingend so früh sein müssen, der kennt das Bundesligaspiel, aber die anderen müssen sich erstmal wieder erstmal daran gewöhnen. Aber es ist ganz klar, dass es hier noch Leute geben wird, die über kurz oder lang die Eintracht verlassen werden. Das definitiv, gerade eben ja auch mit der Aussage, dass wir noch irgendwie ein bisschen Kapital schaffen müssen, um eben auch die wichtigen Verpflichtungen tun zu können. Ja, aber auch, weil Spieler irgendwie in einer gewissen Weise nicht mehr spielen. Wie gesagt, ich habe das heute in dem, was ich geschrieben habe, habe ich das klar gemacht. Der Heinz Lindner hat die ganze Saison nicht bei der Eintracht gespielt. Ja. Er hat dadurch seine Chance, in der Nationalmannschaft die EM zu spielen, als nur erster Torhüter verwirkt. Das lässt er natürlich auch nicht dauerhaft auf sich sitzen. Ja? Und es ist ein Spieler, der halt so jung ist, dass der noch irgendwie auch auf Spiele kommen will. Und das ist jemand, der natürlich vielleicht sich in einen anderen Verein suchen wird. Für uns ganz gut, weil wir ihn über mehrere Jahre verpflichtet haben, wir würden eine Ablöse bekommen. Ja? Also solche Sachen. Und das ist nur einer von, glaube ich, mehreren Beispielen. So richtig Kapital heranschaffen haben wir ja mit unseren Abgängen jetzt nicht. Waldschmidt geht zum HSV. Will keiner was sagen, soll ich anfangen? Stille im Raum, ich habe extra nichts gesagt. Ja, also ehrlich gesagt finde ich die 1,3 oder 1,5, je nachdem welche Summe es jetzt wirklich ist, eigentlich ganz okay. Also ja, für einen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat, in der Bundesliga noch nichts gerissen hat, natürlich ärgere ich mich, habe mich im ersten Moment natürlich darüber geärgert, dass ein junger Spieler, der jetzt die letzten Jahre bei der Eintracht irgendwo rausgebildet wurde, hier nicht den Break geschafft hat, aus widrigen Gründen, jetzt halt zu einem anderen Verein wechselt und dort uns vielleicht Konkurrenz macht. Aber wenn wir es rein so sehen, neutral oder sachlich, muss man sagen, 1,3 Millionen ist gar nicht verkehrt. Aus der Sicht auf jeden Fall, ja. Zumal man wahrscheinlich auch davon ausgehen muss, dass er in dem letzten Jahr, wo er noch Vertrag gehabt hätte, jetzt auch nicht zu mehr Einsätzen gekommen wäre und es wahrscheinlich auch nicht geschafft hätte, seinen Marktwert so drastisch zu steigern, dass sich das gelohnt hätte, ihn für dieses Jahr noch zu behalten. Ansonsten, Basti, hast du da keine Meinung zu? Wer? Doch, ach, Basti. Ich finde es nicht so gut. So fasse ich meine Meinung zusammen. Die Fehler wurden, glaube ich, das viel früher gemacht. Also, dass Waldschmidt jetzt nicht verlängern wollte, muss ja einen Grund haben. Und wie die geartet sind, weiß ich nicht. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Was ich trotzdem da ein bisschen blöd fand, war die Außendarstellung von meinem neuen Buddy, mein Fee-Ersatz, Freddy Bobic, dass er sich danach so über den Spieler geäußert hat. Ich finde, das kann man gentlemanmäßig erklären. Und nicht diese beleidigte Leberwurst zu spielen, ja, ich erwarte vom jungen Spieler, dass er sich durchsetzen will. Und dieses gewisse, das war schon ein gewisses Nachtreten, das fand ich nicht gut. Aber über die wahren Gründe, warum er nicht bleibt, kann man nur spekulieren. Die Frage ist halt nur, wenn du Hrgota die Spielzeit geben kannst oder Rebic die Chance geben kannst, warum kannst du es Waldschmidt nicht geben? Da muss ja einen Grund haben, dass er dann unbedingt gehen wollte und da frage ich mich, wieso. Also, weil er aber Eintracht, die Chancen schon öfter hatte, muss man ja auch sagen. Also ja, fand ich jetzt aber gar nicht, ehrlich gesagt. Fand ich nicht. Ich fand nicht, dass er so viele Chancen gekriegt hat. Sehe ich auch so. Also ich fand nicht, dass er viel zu wenig Chancen gegeben, und was man teilweise gesehen hat, war sogar ganz gut. Wurde dann aber immer wieder rausgeholt. Dass er irgendwann dabei anlangt, dass er keinen Bock mehr hat, verstehe ich. Dann waren aber scheinbar die Gespräche mit ihm nicht überzeugend genug. Also wenn irgendjemand mir erzählt, ja, wir haben Waldschmidt Perspektiven aufgezeigt, er aber dann zum HSV wechselt, dann kann die Perspektiven, die du ihm aufgezeigt hast, können nicht so toll gewesen sein. Weil wer freiwillig zum HSV geht, der muss auch, der muss ja verzweifelt sein. Aber weil die sind ja auch nicht dafür bekannt, unbedingt jetzt das Sprungbrett zu sein für Spieler, die besser werden wollen. Also ich erinnere mich an viele, Nikolai Müller ist da ziemlich abgeschmiert. Also viele Spieler, das ist ja ähnlich, die haben, glaube ich, so einen ähnlichen Fluch wie die Eintracht. Also die Eintracht holt ja manchmal Spieler und denkst, geil, und dann werden die hier schlecht und der HSV ist, glaube ich, dasselbe in Blau. Aber gut, aber ich kann ja nur spekulieren. Ich fand es nur, wie es kommuniziert wurde, hat es mich ein bisschen geärgert. Wo die Gründe jetzt liegen, weiß ich nicht, aber ich fand, was Bobic danach gesagt hat, fand ich nicht in Ordnung. Und ja, wenn das aber dieser eiserne Besen ist, mit dem er jetzt hier kennen soll, dann werde ich das akzeptieren. Aber ich fand es unglückliche Äußerungen zumindest. Das ist das Einzige, wozu ich mir eine Meinung bilden kann, weil es das Einzige ist, wozu ich Zugang habe, weil er es ja öffentlich gesagt hat. Vielleicht hast du zu dem anderen Abgang etwas mehr Meinung. Carlos Zambrano geht nach zu Rubin Kazan für die festgeschriebene Ablöse von 3 Millionen. Ja gut, das ist Eintracht in a nutshell. Damals wurde uns doch verkauft, wir haben ihm das abgekauft, oder nicht? Habe ich das richtig in Erinnerung? Bevor ich mich aufregen. Habe ich es auch verstanden gehabt, ja. Habt ihr das auch schon damals? Es ist auch, wurde doch kommuniziert. Jahr. Genau. Ja, erzähl weiter. Nee, ich wollte jetzt nur mal wissen, ob ich jetzt irgendwie was überlesen habe damals oder nicht. Aber es wurde doch gesagt, dass diese Ausstiegsklausel nicht abgekauft wurde, dass man sich mit dem Konsortium jetzt nicht unbedingt geeinigt hat. Aber zumindest habe ich gedacht, damals, gut, wenn Zambrano jetzt geht, dann geht er für 8 Millionen, wir kassieren davon vielleicht 5. Also das habe ich gedacht, so in dem Glauben habe ich gelebt. Gedacht, ja, ja. Ja. Und plötzlich kommt raus, dass die so niedrig ist. Das hat mich erschrocken. Ja, selbst das Konsortium scheint ja nicht informiert worden zu sein. Also dementsprechend waren die so schlau wie wir anscheinend. Also es ist schon sehr skurril, was da gelaufen ist. Na, man muss ehrlich, das finde ich gut, Dennis, das finde ich eine skurrile Nummer. Das passt meiner Meinung nach auch gut zusammen, ja, Marvin? Muss ich ehrlich gesagt nochmal darüber nachdenken, ob das hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Weil ich meine, im Mindestmaß hat Hübner uns ein bisschen verarscht letzte Saison, weil er genau das kommuniziert hat, weil er genau gesagt hat, es gibt jetzt keine Ausstiegsklausel mehr. Es gibt, er hat jetzt einen Vertrag bis 2019 und so weiter und so fort. Also wenn ich das so kommuniziere und im Endeffekt ist es doch wieder anders. Weiß ich nicht, hat echt einen faden Beigeschmack. Und natürlich ist die Summe, die wir jetzt für einen Zambrano, einen Stammspieler, einen Führungsspieler, jemand, der zentral in dieser Defensive zugange war, ist natürlich viel zu wenig. Und es reißt natürlich auch eine Riesenlücke bei der Eintracht rein. War ganz gewaltig, ja. Dass er halt sagt, na, er will halt vielleicht auch noch ein bisschen Geld verdienen. Das ist, ich mache dem Spieler hier wirklich gar keinen Vorwurf. Dem Spieler mache ich auch keinen Vorwurf. Dem kannst du da keinen Vorwurf machen, ja. Aber es ist halt... Zambrano war 4 Jahre hier. Man hat 4 Jahre genau. Zeit gehabt, diesen Scheiß da zu klären. Der war ja nicht ein Jahr hier und das war undurchsichtig, sondern du hast 4 Jahre Zeit, was der Marvin sagt. Es wurde, wenn er uns das so erzählt, dann ist es Dummgebabbel. Wir regen uns auf, weil uns verarscht hat. So, das hat ja noch keine juristische, aber scheinbar gibt es ja jetzt auch ein juristisches Nachspiel, was natürlich aber nicht nur gegen Hübner dann geht, weil er ja hier nicht der hier hat ja nicht alle Hosen hier an, sondern das unterschreiben ja noch andere Leute, die jetzt bei Sky bald arbeiten. Aber ich bin gespannt, weil es ist, der Dennis hat es gesagt, und ich wiederhole es, ist sehr skurril auf jeden Fall. Und das ist so, ja, du hast das Gefühl, was eh oft bei der Eintracht hast, dass die Eintracht sehr, sehr für den Moment lebt. Also die leben für den Moment und denken, ja, wir verkünden jetzt die Vertragsverlängerung und mit dem Dreck, der dann da in ein paar Jahren rauskommt, beschäftigen uns dann, wenn er draußen ist. Und haben die jetzt nicht mal gemacht. Es wurde ja überhaupt gar nicht aufgeklärt. Also es wurde sich ja gar nicht dazu geäußert, warum plötzlich diese Ausstiegsklausel so niedrig ist und wieso das damals auch nicht geklappt hat und warum das anders kommuniziert wurde, bla bla blub. Finde ich sehr unglücklich. Passt aber zu meinem Bild, was ich in weiten Teilen von Eintracht habe, ehrlich gesagt. Ja, also das Thema Professionalität schreiben wir immer auf einer sehr eigener Art und Weise, um es jetzt mal freundlich auszudrücken. Das finde ich cool. Die Eintracht ist sehr professionell, aber zumindest auf ihre Weise. Ja, also das würde selbst Manfred 33 unterschreiben, genau. Dann gab es ja noch das Gerücht, dass Abraham geht, dem haben sie ja wohl einen Riegel vorgeschoben, was ich auch extrem gut finde. Das wäre natürlich auch der Oberklopper gewesen, die beiden essentiell wichtigen Innenverteidiger abzugeben. Ich glaube, dann hätten wir uns echt irgendwie über gar nichts mehr aufregen dürfen. So blöd kann keiner sein. Also das wäre die Krönung. Blöde gibt es mehr als genug. Jeden Tag steht neuer auf. Ja? Aber die Frage ist ja immer, wie viele finden den Weg in die Eintracht-Geschäftsstelle. Was war denn das Gebot? War 5 Millionen von Bremen oder wie hoch war das? Muss recht hoch gewesen sein. Ja, aber es bringt halt, es ist wie es ist. Es bringt halt alles nichts, ja, weil du gräbst dir da nur dein eigenes Grab. Wir sind jetzt haben schon den Tanz auf der Rasierklinge gegenwärtig bei den ganzen Umstellungen, Umstrukturierungen innerhalb der Elf, innerhalb des gesamten Kaders. Da würdest du hier noch ein weiteres Loch aufreißen. Aber das wissen die Verantwortlichen auch. Die hätten ja auch Zambrano gerne behalten, ja, wenn es möglich gewesen wäre. Aber das war halt dementsprechend nicht darstellbar. So versuchst du jetzt eine schwierige Lücke in der Innenverteidigung zu schließen. Dann haben wir das defensive Mittelfeld schon. Aber du reißt da definitiv nichts mehr auf. Nee, also das würde ich auch, hoffe ich jetzt. Das traue ich nicht mal der Eintracht zu. Also Abraham muss die Säule in der Innenverteidigung sein. Richtig, hat auch ja. super Saison gespielt. Plus auch, es kommt ja auch immer darauf an, dass die Innenverteidigung irgendwo mit dem Torwart und dem Rest des Konsortiums irgendwo funktioniert. Und da muss man ja wirklich sagen, hat Abraham einen Riesensprung bei uns gemacht. Das wäre echt schade gewesen, wenn das jetzt wieder auseinandergebrochen wäre. Abraham muss mit dem Rest des Konsortiums funktionieren. Okay. Ja. Nee, aber was, ich will jetzt die Stimmung nicht trüben, aber was wir nicht vergessen dürfen, dass Abraham auch ein bisschen verletzungsanfällig ist. Gell? Also der zweite Innenverteidiger, der da kommt, sollte zur Not die Abwehr auch alleine organisieren können mit jemand anders zusammen. Richtig. Wir schimpfen immer viel, ich vor allen Dingen schimpfe immer viel über die Eintracht. Überhaupt nicht. Aber die Aufgabe, die die jetzt haben, ist echt nicht so einfach. Du musst, eigentlich musst du den Maschinenraum des Spiels, den Sechser musst du jetzt mit beschränkten finanziellen Mitteln musst du irgendwie besorgen. Und du brauchst noch einen Turm in der Abwehr. Das sind zwei Positionen, die holst du nicht mal so nebenbei. Und da kannst du jetzt von diesen Transfers, die ich vorhin so gelobt habe, kannst du jetzt keinen tätigen. Du kannst jetzt keinen Innenverteidiger haben, wo du sagst, wir gucken mal, ob der funktioniert. Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, haben wir nicht viel investiert. Du musst zwei damit holen. Bringst du alles instabil, ja. Auf jeden Fall. Du musst zwei absolut souveräne, erfahrene Spieler holen. Das ist de facto genau so. Und er musste auch Geld investieren. Das heißt, natürlich müssen wir jetzt sehen, okay, wir vielleicht am besten Seferovic, wenn das Geld einbringt, wenn das vielleicht 7-8 Millionen einbringt und für das Geld komplett reinvestieren. Ja, definitiv. Also ablösefrei oder hier die günstigen, die willst du da nicht haben. Es geht vorne und hinten nicht. Was ich mich bei der Geschichte immer frage, ich habe mir gestern diese Zusammenfassung vom HR-Fernsehen angeschaut vom Trainingsauftakt. Und da haben sie so 3-4 Leute gefragt. Ich weiß nicht, was die Frage war, aber zumindest haben sie es wieder sehr gekonnt zusammengeschnitten. Da ging es so ein bisschen um Erwartungen, Vorstellungen, wo die Eintracht im nächsten Jahr landet. Und durch die Bank weg, alle, die sie da reingeschnitten haben, zumindest sagen, gesichertes Mittelfeld und vielleicht kratzen an Europa. Wo ich mir dann sage, wie passt das denn jetzt bitte mit diesem ganzen Umbau zusammen? Gucken die Leute sich das nicht an? Also, ganz ehrlich, ich habe auch ehrlich gesagt den Glauben die Menschheit verloren, auch in fußballerischer Hinsicht. Das ist genauso wie wenn du einen Schlandotto fragst, der sagt dann, weißt du, Gomez kann verletzt sein und immer, ja, wir müssen auf jeden Fall Europameister werden oder sowas, weißt du? Ja. Also wo dann jeglicher realistischer Sinn dann einfach fehlt. Ne? Also ich kann nachvollziehen, dass Leute dann sagen, ja, gesichertes Mittelfeld wäre für mich Träumchen. Ganz klar. Ja. Stimme ich überein. Ja, ist doch auch so. Das kann doch nicht die Mindesterwartung sein. Ich meine, Mindesterwartung ist Platz 15 in aller Ruhe in 34 Spieltagen. Das wäre so meine Mindesterwartung. Also meine Erwartung ist auch, dass wir die Klasse möglichst früh hatten, dass wir vielleicht mal eine gechillte Saison haben und nicht dieses Ekel. Ja, aber Klasse halten heißt nicht Ende der Saison auf Platz 9. Ja, sondern irgendwo zwischen. Kann es auch heißen, wenn es alles bei eng beieinander ist, aber ich glaube, von Europa sollten wir überhaupt gar nicht reden. Selbst vom einstelligen Tabellenplatz brauchen wir nicht zu reden. Wir können froh sein, wenn wir 11. 12. werden. Punkt. Da fand ich die Aussage von Kovac wiederum im Interview gut, der ja da auch so ein bisschen dazu gefragt worden ist und seine Antwort dazu war dann von wegen, unsere erste Aufgabe sollte es hier ein bisschen Demut zu zeigen. Der hat schon verstanden, was das bedeutete fürs letzte Jahr und was das für dieses Jahr bedeutet. Also der hält mit Absicht die Flamme da ganz klein, weil er ganz genau weiß, hey, das ist hier nicht Barcelona, wir können ja nicht mal eben 800 Millionen rausschmeißen und Meistertitel werden wird auch nicht. Ja. Das ist richtig, ja. Und ich denke, wir sollten sehen, wenn wir uns diese Schwierigkeit des Spielplans anschauen, dass wir den 30., 31. Spieltag anpeilen als Klassenerhaltstag. Also das ist ja alles nicht einfach, aber wir haben am 30. Spieltag, haben wir dann zu Hause Augsburg. Ja, da lege ich mich fest. Stand jetzt, auch wenn ich noch gar nicht weiß, wer de facto dann bei der Eintracht spielt, das ist machbar. Eine Woche später hast du ein Auswärtsspiel gegen Hoffenheim, auch das ist machbar und dass wir hier 30., 31. Spieltag da optimalerweise schon uns als Ziel setzen sollen, die Klasse zu halten. Danach wird es wieder ein bisschen schwierig mit Wolfsburg, Mainz. Letzter Spieltag übrigens ganz cool. Zu Hause, das ist immer ganz wichtig für mich, emotional auch wichtig, denn irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass die Eintracht eine ganz gute Saison spielt, wenn sie das letzte Spiel zu Hause macht. Ja? Und das haben wir jetzt am 34. Spieltag, wo wir dann gegen RB Leipzig spielen. Das sollte dann wirklich der letztmögliche Termin sein, wo wir die Klasse halten. Aber für mich, für mein Herz, ich denke für die Herzen der ganzen Hörer, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn das schon ein bisschen früher diese Saison passieren würde. Vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, den Einstieg in der Saison, wir fangen an mit einem Heimspiel gegen Schalke. Wunderbar. Das wird schon mal so die erste Zerreißprobe werden und dann gleich im zweiten Spiel in Darmstadt. Das wird knackig. Ich glaube, das erste Spiel, da müssen wir gleich sehen, dass wir überfallartig die Schalker hier, wie soll ich sagen, jetzt wird mir hier gleich der nächste Bullshit-Bingo. Ich bin übrigens heute im wunderbaren, einzigartigen Coworking-Zentrale bin ich heute unterwegs, deswegen auch das unterschiedliche Netz. Und weil ich jetzt hier Live-Podcast mache, kommt ein Podcast-Bullshit-Bingo zu Werke. Ja? Und da steht übrigens schon Kaderbreite, DAX darf natürlich nicht fehlen. Scouting habe ich, glaube ich, mindestens schon 10.000 Mal erwähnt, also da fehlen noch ein paar Striche. Und überfallartig, wie das halt so sein muss. Mal schauen, was noch dazu kommt. Also ich bin jetzt gerade im Coworking-Zentrale. Wenn ihr denkt, ach guck mal hier, da hört sich besonders gut heute an. Ja, um zum Thema zurückzukommen, da müssen wir sehen, dass wir die noch relativ ungeordneten Schalker hier irgendwie besiegen. Ne? Ja, vielleicht sollten wir da in Zukunft einfach auch so eine Art Podcast-Spiel draus machen. Wir losen jeder vorher 5 Begriffe aus, die wir irgendwie in der Sendung unterbringen müssen. Das könnte auch ein hoher Spaßfaktor werden. Sehr gut, ja, sehr gut. Ja, also das wird auf jeden Fall ein knackiger Start in die Saison. Ja. Und wie du schon sagtest, das mit dem Ende da zum Abschluss nochmal ein Heimspiel zu haben, in dem man dann hoffentlich nicht mehr irgendwie drum bangen muss, damit irgendwie den Klassenerhalt zu sichern, sondern das Ding sich halt einfach nur in Ruhe angucken kann, wie wir Leipzig hoffentlich mit einem hohen Ergebnis rausschießen. Das wäre schon sehr entspannt. Aber entsprechend ist es auch so wichtig, dass wir die Transfers jetzt rechtzeitig über die Bühne bringen und gebracht haben, damit sich die Spieler einspielen können, damit wir überhaupt, wie der Marvin so schön sagt, überfallartig die Schalker irgendwie bezwingen können. Denn da muss man wirklich sagen, der große Vorteil ist eben, dass manche Mannschaften, gerade die etwas größeren, die vielleicht auch Spieler dann bei irgendwelchen Nationalmannschaftsteams hatten. Ja, denke ich mal, dass man da vielleicht einen Vorteil hat, wenn man eine gut eingespielte Truppe hat. Schauen wir mal. Aber deshalb finde ich es gut, dass wir so früh jetzt auch schon so die Weichen stellen. Ja, auf jeden Fall. Gibt es ja noch irgendwas an Gerüchten für Transfers? Nein, nein, nein. Also nichts Haltbares. Alles andere ist jetzt an den Haaren herbeigezogen, wie ich mal meine. Es gibt natürlich ein paar logische Gerüchte, wie halt der gute Herr Niederstrecker, also dass der vielleicht mal zur Eintracht wechselt. Ja, ich meine, das macht ja natürlich Sinn, er ist ablösefrei, war früher beim VfB Stuttgart, kennt sich mit Freddy Bobic natürlich ganz gut, genauso auch Dani Schwab. Das sind so die logischen, wie soll ich sagen, die logischen möglichen Transfers, Niedermeier und Schwab, beide ablösefrei, beide für Innen- bzw. Rechtsverteidigung, aber da hat man jetzt konkret noch nichts gehört. Okay. Muss man mal abwarten. Ansonsten gibt es momentan nicht so viele Gerüchte. Hüthmer hat ja jetzt auch gemeint, dass die nächsten Transfers eine Weile auf sich warten lassen werden, kann aber auch Taktik sein. Werden wir jetzt abwarten. Der erste Stamm ist schon mal da und die wichtigen Spieler werden jetzt auch demnächst noch verpflichtet. Die anderen wichtigen müssen wir mal abwarten. Genau. Was wir schon in trockene Tücher gebracht haben, ist unser neuer Hauptsponsor. Da haben wir auch überfallartig die Firma Krombacher aus dem Hut gezogen. Wie innovativ. Das finde ich klasse. Ich hätte das gedacht, ja. Gab's noch nie. Also ehrlich gesagt. Das ist wie die chaotische Studentin oder Student, die immer mal wieder ihren Vater anruft und sagt, hey, mir ist das Geld doch ausgegangen, meine Jobplanung ist schiefgegangen. Ich weiß gar nicht, warum Krombacher das macht. Die machen das wahrscheinlich, weil die dann langfristig davon profitieren, weil die dann lukrative Nebenverträge kriegen. Findest du eine Frechheit, dass du mich jetzt persönlich beleidigst? Ruf's auch mal damit, ja. Nee, ich habe ich ja selber schon gemacht, aber ich ja selber schon gemacht. Student, aber. Hallo. Ja, nee, aber. Ihr wisst, was ich meine. Also es ist dieses, wir haben es jetzt mal probiert, wir hatten jetzt so lange Zeit und ja, dann landen wir trotzdem wieder bei dem, der uns dann mal das Geld gibt. Das ist irgendwie trotzdem eine merkwürdige Beziehung, so. Also sozusagen, weil Krombacher hat das ja sogar auch so kommuniziert, so. Ja, wir haben uns nicht aufs Trikot gedrängt, aber es ist ganz gut, so. Wo du denkst, Wie hört sich das denn an, so von wegen, ja, wenn es denn sein muss, so hört sich das für mich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Chef von Krombacher einfach da sitzt und dann immer wieder die Sekretärin fragt, hat er schon angerufen? Nee, ja, da macht er das Moje. Also die sitzen doch quasi da und warten, weil sie wissen, dass wir dann wieder angekrochen kommen und dann gibt es wieder irgendwie hier so ein kleines Töpfchen, was noch irgendwie übrig ist, wo sie gesagt haben, ja, da haben wir keine andere Blöde für gefunden, das kriegst du und dann ist gut. Also es ist, stelle ich mir sehr skurril vor. Das Problem, was ich damit habe, ist eigentlich nur die ganze, das, was im Vorfeld passiert ist, dass wenn ich durch die Medien verlautbaren lasse, dass ich sowohl für die zweite Liga als auch für die erste Liga mehrere Verträge, unterschriftsreife Verträge vorliegen habe, dass ich das lukrativ ist, dass sich das auf einem ähnlichen, vielleicht sogar besseren Niveau als der vorherige Sponsor bewegt und das im Endeffekt doch nicht so ist. Ja, und du kannst mir doch nicht erzählen, dass das jetzt total tolle Angebote von anderen Sponsoren, potenziellen Sponsoren, Firmen waren, wenn sie wieder bei dem landen, der nur einen Einjahresvertrag garantiert. Und das ist genau der Punkt, über den wir hier gerade überhaupt sprechen müssen. Denn es ist doch so, wir haben jetzt einen Einjahres-Sponsorenvertrag unterschrieben, Brustsponsor, und danach werden sie wieder, haben sie ein, wie hat Hellmann das genannt, lukratives Paket als Premium-Sponsor. Ja, Leute, aber es ist wieder nur ein Jahr. Ja, und das ist Bullshit. Und mir kann keiner erzählen, dass das, was Hellmann davor im Mai gesagt hat, der Wahrheit entspricht. Das heißt, es ist mehr oder weniger glatt gelogener Unsinn. Ja, aber das ist Martin, genau die Frage, das. Ist, was Hellmann meint mit einem herausragenden Deal, wenn natürlich Krombacher jetzt gesagt hat, und es wird vielleicht auch von deren Seite etwas anders dargestellt, dass sie noch eine Darstellung, marketingtechnische Darstellung benötigen und dementsprechend 9 Millionen gezahlt haben. Vielleicht mussten sich dementsprechend die anderen hinten anstellen, weißt du? Also, 9 Millionen? Ja, das ist doch jetzt ein Beispiel, ne? Also ach so, wir, ach so, gesagt, wir wollen mindestens 6 Millionen haben. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel natürlich ist es eher unrealistisch, ist alles unrealistisch, aber damit man will ja den Leuten immer, ich sage ja, die Leute das Beste denken von denen, warum sollte jetzt ein Hellmann, ja, sag ich mal. Ich denke mir das Beste, ich denke mir was aus. Nein, aber man muss ja sagen, warum betont er das mit dem herausragenden Deal so? Ja, das weil er so natürlich nicht zugeben Berichten will, dass er Scheiß glaubt. Das ist, wollte ich gerade sagen, also kannst du ja nicht da hinstellen und sagen, ich habe euch was versprochen. Deine Einstellung ist ja gut, die habe ich eigentlich auch, aber da bist du dem in Helmen auf den Leim gegangen. Ja. Genau. Ja, also Dennis, ich verstehe den Ansatz. Ja? Ich auch, eben. Es ist ja leider nur so, dass es um die 5,5 Millionen gibt. So, und man könnte trotzdem von einem herausragenden Deal, was ja auch da so durchklang, wenn ich mir einen Bericht der Frankfurter Rundschau vor Augen führe, die gesagt haben, ja, es sind nur 5,5. Hellmann hat aber seine Worte damit begründet, dass dadurch die Möglichkeit offen stünde, noch mit anderen mit anderen Sponsoren Verträge abzuschließen, die im Gesamtpaket dann wesentlich besser seien als was im Jahr zuvor. Okay, das kann sein. Aber das ist doch auch vorher auch schon klar. Also deswegen, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden, wie das abgelaufen ist. Andererseits bin ich insofern relativ glücklich, wenn ich mir das jetzt auf dem Trikot angucke. Krumbacher ist relativ dezent auf dem neuen Trikot. Mir gefällt es übrigens auch. Ich finde, es hat so Anleihen an Juventus Turin, Besiktas Istanbul oder so. Ist ein ganz nettes Trikot. Also da ist es auch nicht so zu präsent. Aber und es wirft nicht komplett große Probleme auf, wenn wir uns nämlich vor Augen halten, dass, stell dir mal vor, Turkish Airlines wäre jetzt hier tätig gewesen, da gab es im Vorfeld schon viele negative Kommentare. Turkish Airlines, wo der Staat, die Türkei, also auch Erdogan, in der gewissen Art und Weise in diesem Konzern drin hängt, ja, das hätte auch politische Probleme mit sich gezogen. Insofern kann man sagen, gut, Krumbacher, auch gegen Krumbacher gibt es natürlich Negativargumente. Es gibt hier das Argument, dass die Eintracht jetzt für Alkoholwerbung macht, ne? Das ist natürlich, darf man auch nicht vernachlässigen, aber Krumbacher ist eine bekannte Marke, das kann die Eintracht dementsprechend auch abfedern. Und so muss man sagen, okay, rein vom Namen her finde ich es gar nicht dramatisch. Ist ja auch nicht schlimm. Ich meinte aber, die Kommunikation vorher war stimmt. Schon skandalös. Also es ist schon, wie der Marvin gesagt hat, der hat einfach gelogen. Punkt. Ja. Das ist halt die Frage, ob das so gut ist. So, auch für zukünftige Verhandlungen. Wenn ich jetzt quasi ein Unternehmen bin, was dann irgendwann in 2 Jahren sich überlegt, bei der Eintracht einzusteigen, dann glaube ich dem Kerl ja auch nichts. Wenn der mir sagt, ja, wir haben noch ein Angebot für über 7 Millionen von den anderen, dann sage ich ja, genau. Ja, die müssen einfach nur aufpassen, dass dir nicht bald irgendwie eine Nase wächst, ne? Also langen Arsch. Ja, sag ich ja, aber das kriegen ja andere auch mit. Also du kriegst ja, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der jetzt Vorstand Marketing ist oder was er immer macht, Internationalisierung, wie das immer heißt. Das kriegen auch Leute, die aus der Geschäftswelt mit, dass er quasi erzählt, wir haben 2, 3 Sachen, auf denen können wir uns auswählen, erst um Zweitliga, um dann wieder bei dem Sponsor zu landen, der das quasi aushilfsmäßig macht, um das dann so zu verkaufen, dass dadurch andere Sponsorenbanden frei werden. Diese Bandenwerbung, die wird nicht so viel ausmachen, als dass sich das rechtfertigt. Und die Eintracht hat, Gott sei Dank hat die Eintracht dieses Kissen. Es könnte ja schlimmer sein. Es könnte ja sein, dass wir, es gibt auch Vereine, die haben lange lang gar keinen gefunden. Und dann müssen die zu Wiesenhof oder so ein Scheiß. Genau. Aber, da muss man auch froh sein. Krumbacher hat ganz gut. Genau, das ist von Krumbacher. Traditionsreiches Unternehmen. Ich will nicht wissen, wie die Leute hier eskaliert werden. Wird da drauf jetzt Kaufland stehen oder Wiesenhof oder so ein Mist. Also insofern kann man froh sein, dass es so vom Namen her in Ordnung ist. Das ist auf dem neuen Trikot ganz akzeptabel. Mund abwischen, aber wir behalten es im Hinterkopf und wir werden nicht vergessen, dass es hier gewisse Aussagen gab, die nicht zu dem passen, was aktuell passiert ist. Zumal man auch sagen muss, dass für den Standort Frankfurt ist es trotzdem, was hier in den letzten Jahren an Sponsoring gelaufen ist, trotzdem an gewissen Stellen ziemlich dünn ist, muss ich sagen. Finde ich jetzt so rein technisch gesehen, will ich es jetzt mal freundlich formulieren. Also es gibt mit Sicherheit mehr Möglichkeiten, die du ausschöpfen könntest, wenn du anfangen würdest, mal ein bisschen rauszugehen aus diesem, ja, aus dieser Filterblase, die du selber als Eintracht Frankfurt immer hast. Also dieses Fraport war ja hier auch, die waren hier und dann hast du immer so dieselben, dann hast du Rossbacher, dann hast du Licher, was ja auch an gewissen Stellen sympathisch ist. Aber ich glaube, die Eintracht wird jetzt langsam mal anfangen müssen, auch ein bisschen out of the box zu denken und trotzdem irgendwie ihr Sponsoring zusammen mit dem Standort Frankfurt an sich probieren zu verknüpfen, weil anders sehe ich für die Eintracht keine Chance. Wenn wir Eintracht trotzdem immer so ein Kleinstadtverein bleibt, der gefühlt für mich immer noch ist, also die Eintracht wurde meiner Meinung nach echt längere Zeit wie ein Kegelverein geführt. Das muss trotzdem jetzt losgehen, weil es gibt einige Sachen, die sind belegt, die habe ich selber mitgekriegt, wie Nike hierher gekommen ist und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, wie das hier abläuft. Die Eintracht schafft es schon wieder nicht, die Trikots rechtzeitig zu verkaufen, weil die, ja, also aus logistischen Gründen heißt es dann. Das ist für mich, ich finde es peinlich, weil man sieht, wie es andere machen. Aber wenn die Eintracht schreibt, ja, aus logistischen Gründen können wir das Trikot erst dann verkaufen, vorher verkaufen wir es so und so. Und am Ende kriegst du dann wieder mit, dass der Outfitter die Trikots nachliefern muss, weil die Eintracht selber keine mehr hat und so weiter und so fort. Letztes Jahr haben wir es gesehen, obwohl das zweite Trikot zum schönsten in Europa gewählt wurde. Da muss langsam auch was passieren. Also klar, auf dem Platz haben wir die Sachen schon angesprochen, aber auch neben dem Platz muss langsam die Eintracht anfangen, professioneller zu werden. Es tut mir leid. Wir hatten doch am Sonntag schon den Fehler mit dem Trikot, dass das zu früh im Shop war. Ja, solche Sachen. Immer was Neues. Es ist bei der Eintracht. Aber du denkst halt, die lernen es. Weil diese logistischen Probleme mit dem Trikot hatten man schon. Aber da denke ich mir auch, okay, das ist mir jetzt dieses Jahr passiert, das machen wir nächstes Jahr besser. Was ich jetzt ganz kurz habe ich vergessen, wo wir über die sportliche geredet haben. Kurzes Lob an Hübner. Wir haben uns ja immer beschwert, dass die meisten Neuzugänge nie mit in die Trainingslager fahren. Ihr erinnert euch noch, die letzten ein, zwei Jahre war es immer so. Da hieß es ja, er soll bis zum Trainingslager da sein und war es nie. Diesmal habe ich das Gefühl, dass die wenigstens daraus gelernt haben und jetzt so die meisten schon da sind und dass du so auf zwei Bonusverstärkungen vielleicht noch wartest. Trotz der engen Zeit. Genau. Ja, genau. Trotz dieser Relegation. Relegation und so weiter und so fort. Find's haben gut. Die in der Zeit auch in Hochdruck gearbeitet. Genau. Da muss man wirklich einen sagen. Nach dem anderen. Ja. Da genau, muss man Respekt zollen der ganzen Angelegenheit, wie ruhig das im Endeffekt auch passiert ist. Genau. Also das ist bisschen, also sportlich gesehen ist das der erste positive Schritt in die richtige Richtung. Das wollte ich nämlich sagen und das vielleicht kann die Marketingabteilung nächstes Jahr nachziehen und weil ich glaube, dass die Eintracht so vom Fanpotenzial, die Eintracht lebt eigentlich trotzdem nur von ihren Fans und da sind viele Potenziale, die meiner Meinung nach noch nicht ausgeschöpft sind, was das alles betrifft. Was ist denn so eure Meinung zu dem Trikot? Marvin hat ja schon gesagt, er findet es eigentlich ganz schick. Basti? Ja, ich finde es auch nicht so hässlich, ja. Ich finde die Grundidee super. Schwarz und weißes Trikot. Finde es aber ehrlich gesagt, sorry, ich finde es ein bisschen hässlich umgesetzt. Also ich hätte den Adler schwarz-weiß gemacht, ich hätte den Swoosh von Nike schwarz-weiß gemacht, weil Krombach ist auch schwarz-weiß, also so ein komplett schwarz-weißes Trikot. Und diese roten Stutzen, die sind schon, naja, weiß ich nicht. Also ich aus meiner subjektiven Sicht nur, hätte es gerne komplett in schwarz-weiß gehalten. So wie das zweite Trikot letztes Jahr mit den Streifen, das wäre richtig cool gewesen. Das Rot jetzt noch dazu finde ich nicht mehr so schön. Mich erinnert so ein bisschen an die Dienstkleidung bei Footlocker. Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, aber ja. Ich meine, ich finde das Trikot ganz cool. Also in Kombination mit dem, was dann weiter unten passiert, gefällt mir nicht so. Weiß nicht, mit der Hose hätte ich vielleicht eher eine schwarze genommen. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Aber gut, das sind halt so Kleinigkeiten. Ich bin kein, also ich zieh keine komplette Montur an, wenn, da würde ich mir ein Trikot kaufen, ja. Und lauf nicht. Full Kid Wanker. lauf nicht mit Stutzen da rum oder so. Später mal. Das war was. Ganz geil. Ja, also, keine Ahnung. Ich finde es okay, ich freue mich aber auf das Auswärtstrikot. Bin mal gespannt, was sie da machen. Ja. Ich denke, zwei bis drei Trikots, also wird es ja eh wieder geben. Vielleicht gibt es ja nur eins, was mir noch besser gefällt. Ich finde, es war ein ganz, ganz interessanter Start. Naja, mal schauen. Wann könnte aber schlimmer aussehen. Die nächsten Trikots noch vorgestellt? Ach, wahrscheinlich Mitte Dezember dann. Ja, Dezember, ja. Genug aber erstmal ohne Sponsor, ja. Ja. Sehr gut. Ja, ist schon. Jo. Was halt wichtig ist, das ist halt auch genau das Ding, bei dem Trikot siehst du halt, du musst hinten eine Nummer drauf haben, ja. Sonst siehst du halt ja. Hast den schönen Balken, ja. Ich habe mir gerade die Bilder angeguckt im Shop, ohne die Nummer hinten drauf, das ist so mit dieser großen leeren Fläche da, das sieht schon sehr, sehr merkwürdig aus. Ja. Das ist eigentlich nur bei uns immer so, ich habe immer das Gefühl, das ist nur bei Eintracht so hässlich. Nee, es muss so sein, es ist vorgeschrieben. Ja, aber keiner, ich hätte es dann hinten ehrlich gesagt komplett weiß gemacht dann. Gut, aber. Ich sehe gerade, dass es hier auch wirklich Trikots, es gibt anscheinend schon andere Trikots, wo das irgendwie hinten ein bisschen anders aussieht, aber vielleicht ist es auch nur komisch gehalten worden. Naja, egal. Also wie gesagt, das ist nicht ganz optimal gelöst, das hätte man ein bisschen ästhetisch hochwertiger machen können, aber gut, wir sind ja jetzt hier auch kein Modeclub, Lagerfeld hat uns nicht trainiert und dann müssen wir halt damit leben, was wir da so haben. Sagen wir jetzt nichts zu. Gut. Dann biegen wir unweigerlich schon auf die Zielgerade ein, was auch gar nicht so tragisch ist, weil in 9 Minuten beginnt das erste Halbfinale dieser Europameisterschaft. Damit weiß auch jeder, wo wir jetzt hier gerade noch aufnehmen, wenn er nicht den Livestream verfolgt hat. Dummschwätzer haben wir momentan keine. Das heben wir uns wieder auf für den regulären Liga-Betrieb. Wobei, wir können vielleicht darauf hinweisen, dass es demnächst einen neuen Dummschwätzer bei Sky gibt. Nicht wahr, Basti? Na, Harald Bruchhagen hat die Seiten gewechselt. Ich bin sehr gespannt. Genau, er nimmt den Platz von Didi Hamann an beim 18:30 Topspiel am Samstag. Nimmt eigentlich auch. So kann man auch. Kann man auch seine Legacy kurz bisschen bröckeln lassen. Er nimmt eigentlich auch den Platz ein, den lustigerweise Feja mal einnehmen sollte. Stimmt. Ist eine Bande. Nee, aber ich hätte nicht gedacht, dass Bruchhagen das macht, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, der nimmt irgend so einen Repräsentantenjob für die DFL an oder sonst irgendwas. So was Seriöses, meinst du? Ja, eigentlich schon. Bin ich auch von ausgegangen. Also, dass er sich in diese Matthäus-Didi-Hamann-Riege reinschubsen lässt, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Nee, hat mich auch ein bisschen. Zumal er ja auch einmal ein großer Kritiker. Der Marvin hat den Beitrag zusammengeschnitten, wo er die ganze Zeit die Leute angegangen ist. Und jetzt ist er selber derjenige, der dann... Bin gespannt, was er da so äußert. Vielleicht können wir uns da auf ein paar schöne Duelle freuen. Ja, kann ja auch sein, dass er immer nur sagt, dass er alles hasst. kann ja sein, dass er sofort anfängt und sagt, er hasst es und außerdem ist es ihm zu viel Berichterstattung. Er hat ja letztens übrigens auch, gab es einen O-Ton, wo er gesagt hat, dass der Fußball viel zu groß geworden ist und auch immer aufgebauscht wurde. Also dass die Kritik, die jetzt hier aufbrandet, auch von Basti-Seiten aus, ist durchaus berechtigt. Ich bin gespannt, wie er damit umgehen wird. Aber es wird ja, auf jeden Fall eine interessante Sache. Spielt er die Rolle ja auch weiter. Vielleicht ist es ja ein gewolltes Konzept, dass man genauso jemanden da haben will, quasi, um da wirklich so Kontroverse zu haben, wobei das dann eher schon wirklich so Waldorf-Stettler-mäßig dann wird, wenn er dann immer vom, zwar nicht vom Balkon, aber hinter dem Tisch sitzt und immer die ganze Zeit am Motzen ist. Genau. Ja. Na gut. Andere Leute, die auch Motzen oder professionelle Berichterstattung machen, haben wir auf unserer Empfehlungsliste. Ich komme nicht umhin, weitere Podcasts zu empfehlen. Da sind unter anderem zwei davon, die wir schon in der letzten Folge drin hatten, nämlich einmal den fast täglichen EM-Podcast von Yalcin, auch bekannt als Ed Fehlpass, die nicht in ganz so hoher Frequenz senden, aber trotzdem immer wieder spannende Gäste mit dabei haben. Und den virtuellen Hut muss ich ja einfach ganz stark vor Max oder auch Ed Genetzer ziehen, der wirklich mit seinem Kurzpass hier täglich eine Folge raushaut, die irgendwie zwischen 30 und 40 Minuten ist und nach jedem Deutschlandspiel noch eine Schlusskonferenz. Also ich weiß nicht, wie der das alles da noch irgendwie unterkriegt. Ja, nee, ist mir auch ein Rätsel. Ich mache da ja auch gerne viel, aber wenn ich überlege, was das an Gäste einladen, Plan machen, aufnehmen, schneiden, veröffentlichen, das ist ja schon ein Riesending. Und das dann wirklich jeden Tag so konsequent durchzuziehen, das ist verdient allerhöchsten Respekt. Max, das Podcast-Phänomen. Ja, also das ist Il Fenomeno. Das ist schon extrem. Il Fenomeno del Podcasto, oder wie man als guter Spanier dazu sagt. Keine Ahnung, was Spanier sagen. Ich kann kein Spanisch. Podcasting Genius. Ja. The Grandfather of... Nee, so alt nur auch wieder nicht. Also da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Und wer mal wissen will, wie ein vernünftiges, durchdachtes Fußball-Tippspiel abläuft, der hört sich bitte die letzten Folgen vom 93-Podcast an. Was hab ich mich weggeschmissen? Ja, sehr transparent, gell? Also wir arbeiten mit Transparency International zusammen. Genau. Und wollen natürlich auf, wir stehen für faire Tippspiele und tolle Auswertung. Und kontrollbedingten Abzügen. Die werden willkürlich gemacht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich dachte, das hat keiner verstanden, aber es war großes Kino mit anzuhören, wie ihr euch versucht, vom Herrn Ed Lost in Nippes da die Spielregeln nochmal erklären zu lassen und wie Punktevergaben zustande kommen. Also so ungefähr muss das gewesen sein, als man sich vor der EM überlegt hat, wie die Regelung ist mit den vier besten Dritten der Vorrunde und wie die neue Punktevergabe beim Eurovision Song Contest dieses Jahr war. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Ja. So ist es. So ist es. Habt ihr noch was für die Empfehlungsdinger? No. No. Nein, wir haben keine. No. Fußball. Fußball, genau. Dann empfehlen wir jetzt Schaufußball. Na? Mhm. Genau. Schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Kommt zum Sommerfest. Kommt zum Sommerfest, 16.07. bei Mathilda Glaskuchen. Wir freuen uns jetzt schon riesig. Und wir werden wahrscheinlich auch noch, das müssen wir noch mal näher besprechen, auch eine Woche später noch irgendwo zu sehen sein im Raum Frankfurt. Also nehmt euch Ende Juli gar nichts mehr vor. Genau. Die Samstage gehören uns, habt ihr es verstanden? Ja. Okay. Hervorragend. Dann danke ich euch fürs Mitmachen und entlasse euch auf zum ersten Halbfinale. Macht's gut. Tschüss.